Hi, ich bin der Margomet und heute widmen wir uns einer Frage, die auf den ersten Blick einfach klingt, aber unglaublich viel Tiefe hat. Was macht die Flöte eigentlich so besonders? Schon bevor es Städte, Schrift oder Werkzeuge aus Metall gab, hatten Menschen das Bedürfnis, Musik zu machen. Und die Flöte gehört zu den allerersten Instrumenten, die sie dafür bauten. Archäologen fanden Flöten aus Tierknochen, die über 35.000 Jahre alt sind. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das faszinierend. Schon unsere frühesten Vorfahren wollten mit Luft, Klang und Emotion kommunizieren. Auch wenn sich die Flöte im Laufe der Zeit enorm weiterentwickelt hat, von der Knochenflöte über die hölzerne Traversflöte bis zur heutigen Silber- und Goldflöte, bleibt sie ein Instrument, das sehr direkt und körperlich funktioniert. Die Töne entstehen durch unseren eigenen Atem, also durch etwas, das wir ohnehin ständig tun. Aber wenn wir beim Flötenspielen bewusst atmen, wird dieser Atem zur Musik. Keine Klappe, kein Seitenzug, kein Hammer, wie beim Klavier, steht zwischen dir und dem Klang. Du atmest ein, formst den Luftstrom und in genau diesem Moment beginnt die Flöte zu singen. Vielleicht ist das der Grund, warum viele Menschen die Flöte spielen. Das Gefühl haben, dass das Instrument mit ihrer Persönlichkeit verschmilzt. Als würde der eigene Körper das eigentliche Instrument sein und die Flöte nur die Form, durch die der Klang nach außen tritt. Das Besondere an der Flöte ist aber nicht nur, wie unmittelbar sie gespielt wird, sondern auch, wie vielfältig sie klingt. Wenn man nur die westliche Querflöte kennt, könnte man denken, Flöte sei ein klassisches Orchesterinstrument. Aber in Wirklichkeit gibt es hunderte Flötenarten und jede erzählt eine eigene kulturelle Geschichte. Die japanische Shakuhachi klingt meditativ, rau und tief und wurde jahrhundertelang von Mönchen zum Atmen und zur inneren Sammlung verwendet. Die indische Bansuri hat einen warmen, weichen Klang, der oft mit Spiritualität verbunden wird und in Geschichten und Mythen eine wichtige Rolle spielt. Die arabische Ney erzeugt einen rauchigen, sehr menschlichen Ton, der an Wehmut und Sehnsucht erinnert, während die südamerikanische Panflöte durch viele Volkslieder tanzt und eine eher festliche, lebendige Energie hat. Und dann wäre da natürlich die moderne Querflöte. Hell, brillant, manchmal fast wie Licht im Klang vor. Sie kann virtuos, schnell und schillernd klingen, aber auch ruhig, weich und träumerisch. Diese unglaubliche Bandbreite macht die Flöte zu einem der flexibelsten Instrumente überhaupt. Sie kann in einem Barockstück sanft schweben, in einem klassischen Konzert glitzern, in Jazzmusik improvisieren, in Filmmusik Atmosphäre schaffen oder sogar in Pop und elektronischer Musik überraschende Akzente setzen. Eigentlich gibt es kaum einen Musikstil, in dem Flöten nicht vorkommen. Man muss nur genau hinhören. Vielleicht ist das letztendlich der Grund, warum die Flöte seit Jahrtausenden nicht an Bedeutung verliert. Sie verbindet das Ursprüngliche mit dem Modernen, das Einfache mit dem Komplexen, das Persönliche mit dem Universellen. Wenn man Flöte spielt, passiert etwas sehr Menschliches. Man wird gezwungen, den Atem zu spüren, den Körper zu öffnen und ganz im Moment zu sein. Viele Flötistinnen und Flötisten beschreiben dieses Gefühl als befreiend, manchmal sogar meditativ. Der Klang entsteht nur dann wirklich schön, wenn man sich entspannt, den Atem fließen lässt und nicht gegen das Instrument arbeitet. Eine Lektion, die man oft auch im Alltag gebrauchen kann. Gleichzeitig fordert die Flöte Präzision, Kontrolle und Hingabe. Jede kleine Veränderung in der Lippenform, in der Luftgeschwindigkeit oder in der Haltung kann den Klang sofort verändern. Dadurch entsteht eine Art Dialog zwischen Spieler und Instrument, der nie langweilig wird. Man lernt, hört, verbessert, experimentiert und jedes Mal klingt die Flöte ein kleines bisschen anders. Danke fürs Zuhören.